Ein Gefangener reicht dem Tod die Hand. Aus Gedichte der Gefangenen, ein Sonettenkreis von Ernst Toller, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ein Gefangener reicht dem Tod die Hand. Erst hörte man den Schrei der armen Kreatur. Dann poltern Flüche durch die aufgescheuchten Gänge. Sirenen singen die Alarmgesänge. In allen Zellen tickt die Totenuhr. Was trieb dich, Freund, dem Tod die Hand zu reichen? Das Wimmern der Gepeitschten, die geschluchzten Hungerklagen, die Jahre, die wie Leichenratten unsern Leib zernagen, die ruhelosen Schritte, die zu unsern Häuptern schleichen? Trieb dich der stumme Hohn der leidverfilzten Wände, der wie ein Nachtmahr unsere Brust bedrückt? Wir wissen's nicht, wir wissen nur, dass Menschenhände einander wehe tun, dass keine Hilfebrücke überbrückt die Ströme ich und du, dass wir den Weg verlieren im Dunkel dieses Hauses, dass wir frieren. Ende von Ein Gefangener reicht dem Tod die Hand.